Kundgabe 6385. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.10.1955. Ewige Ordnung ist Liebe. Wirken des Satans. Nur das ist Gott wohlgefällig, was dem Prinzip der Liebe entspricht. Und es bewegt sich also der Mensch in der göttlichen Ordnung, der sein Denken und Handeln von der Liebe bestimmen lässet. Die göttliche Ordnung innezuhalten bedeutet also immer nur ein Liebewirken den Mitmenschen gegenüber, wodurch auch die Liebe zu Gott zum Ausdruck kommt. In der göttlichen Ordnung zu leben, wird aber auch immer ein geordnetes Erdenleben zur Folge haben für den betreffenden Menschen selbst, wenngleich alles um ihn her in Unordnung geraten sein kann, weil seine Umgebung die göttliche Ordnung umgestoßen hat, also ein Leben bar jeder Liebe lebt. Ein solches Leben muss sich als chaotischer Zustand auswirken. Frieden und Harmonie können niemals herrschen, wo ein Leben entgegen der ewigen Ordnung geführt wird, wo die Liebe völlig außer Acht gelassen wird, weil dort der Gegner Gottes herrscht, der gänzlich ohne Liebe ist. Und ob nun die Menschen sich irdisch ein noch so geordnetes Wohlleben zu schaffen glauben, es kann wohl vorübergehend hinwegtäuschen über die Unordnung in den Herzen solcher Menschen. Es wird innere Ruhe und Frieden nimmermehr zu verzeichnen sein, denn der Gegner Gottes schürt desto mehr, je mehr ihm der Mensch verfällt. Und dieser wird stets neue Lieblosigkeiten begehen. Er wird den Mitmenschen gegenüber stets härter und kälter sein. Er wird sich vielleicht verbergen unter einer Maske, aber sein wahres Gesicht wird immer zu erkennen sein. Die Ordnung aus Gott ist die Liebe. Wer ohne Liebe lebt, der ist getrennt von Gott, was Anschluss an dessen Gegner bedeutet. Doch dieser versteht es, alles mit einem Schleier zu verhüllen. Er versteht es, die Merkmale eines Verstoßes wider die ewige Ordnung zu tarnen, weshalb nichts offensichtlich ist, auf das er nicht an Anhang verliert. Dagegen wendet er denen alles zu, die sich ihm verschrieben haben durch ihre Gesinnung, durch ihre Lieblosigkeit und ihre Herzenskälte. Diese werden von ihm bedacht werden in jeder Weise, aber immer nur irdische Güter verzeichnen können, an denen sie sich aber auch genügen lassen. Und darum hat der Gegner Gottes so großen Anhang, denn die Menschen suchen zumeist irdische Erfüllung und verschaffen sich diese durch liebloses Denken und Handeln. Und es kann der Zustand auf Erden nicht anders sein, als er nun ist, wo die Menschheit die göttliche Ordnung nicht mehr einhält, wo sie sich in keiner Weise an den Willen Gottes hält, wo sie seine Gebote der Liebe völlig unbeachtet lassen und sich die Menschen als Werkzeuge des Gegners gebrauchen lassen. Das Chaos auf Erden wird immer größer und wenige Menschen nur bewegen sich in göttlicher Ordnung. Wenige Menschen nur lassen das Liebeprinzip herrschen und verbinden sich mit Gott, der die ewige Liebe ist. Und diesen braucht nicht zu bangen, wenn gesetzmäßig sich Dinge vollziehen, die immer nur die Folge eines gesetzwidrigen Lebenswandels sind. Der Zusammenschluss mit Gott durch Liebe wirken gibt ihnen Schutz und Stärke, wenn die Zeit gekommen ist, da die göttliche Ordnung wiederhergestellt wird. Dann wird es sich erweisen, was Gott Nähe bedeutet. Denn es wird unberührt bleiben von satanischer Gewalt und satanischem Wirken der Mensch, der sich immer in göttlicher Ordnung bewegt hat, der die Liebe pflegt und immer im Verband steht mit der ewigen Liebe. Er wird wohl um sich alles vergehen sehen. In ihm selbst aber ist Kraft und Licht und Stärke. Er weiß sich Gott verbunden und erharret seines Schöpfers und Vaters von Ewigkeit. denn das Leben in göttlicher Ordnung hat ihn wissend gemacht, und darum fürchtet er nichts, was im Reiche des Gegners seinen Ursprung hat. Er selbst befindet sich in dem Bereich göttlichen Friedens, weil die Liebe in ihm alles ausschaltet, was wieder die göttliche Ordnung ist, und weil er nun gefeit ist gegen alle finsteren Mächte, die Gott und der ewigen Ordnung noch widerstehen. Amen.